Im Polnischen gibt es für das, was eine Person ausmacht, einen eigenen Fall, den Instrumentalne. Man benutzt diesen Fall einerseits, wenn man die Frage beantwortet, mit was etwas getan wird, ich fahre mit dem Bus, andererseits aber auch, wenn man sagt, dass man selbst etwas ist. Dann verändert sich das Wort, das diese Rolle benennt. Dziennikarka, Journalistin, wird also zu Dziennikarką, Journalistin mit anderer Endung. Das Gleiche passiert, wenn man sagt, mit wem man etwas macht, also etwa, mit wem man zusammen wohnt. Polnisch Sprechende verwenden den Instrumentalny, wenn sie darüber sprechen, mit wem sie verwandt sind oder welche Nationalität sie haben, wofür sie sich interessieren und was sie werden wollen, wo sie leben oder stehen oder sitzen und wann sie etwas tun. Alles, wozu sie in Beziehung stehen, was sie selbst in der Welt beschreibt, drücken sie im Instrumentalny aus. Und Berufsbezeichnungen sind nur ein Beispiel dafür. Wenn wir aber in einer Kneipe gefragt werden, was wir so machen, antworten wir fast immer mit einer Berufsbezeichnung. Davon sollten wir uns auch befreien, von der Überzeugung, dass der Beruf die erwähnenswerteste Information über uns selbst und andere ist. Nicht nur, damit die Berufslosen nicht mehr die Sonderfälle sind, sondern auch deshalb, weil sich dadurch unsere Haltung dazu verändern könnte, was einem Menschen eigentlich Wert verleiht.